Erster Abschnitt. Die Internationale Vereinigung Ernster Bibelforscher, IVEB. Als das deutsche Volk betört von einer internationalen Raub- und Verbrechergesellschaft und kindlich vertrauend auf deren gleißende Worte von einem Frieden der Gerechtigkeit die siegreichen Waffen an seine listigen Feinde auslieferte, da wurde es von ihnen unbarmherzig ans Kreuz geschlagen. Aus seinem Blute aber wird Gold, rotes, gleißendes Gold gemacht zur Füllung der unergründlichen Taschen jener nimmersatten internationalen Verbrechergesellschaft, die den unbesiegbaren deutschen Heer den Dolch in den Rücken stieß, um die wehrlosen Deutschen ungestört ausplündern und beherrschen zu können. Es ist nun recht seltsam, dass seit jener verhängnisvollen, übereilten Revolution und Waffenstreckung in Deutschland eine Seite sich bemerkbar macht, welche das deutsche Volk zu noch törichteren Schritten verleiten will und die mit demselben notwendig kommenden schrecklichen Schicksale im Voraus als Gott gewollt und als in der Bibel prophezeit hinstellt. Diese Sekte bezeichnet sich mit dem harmlosen Namen Internationaler Verein Ernster Bibelforscher und ist in kurzer Zeit in ganz Deutschland bekannt geworden. Anscheinend hat der Verein es mit recht ernsten und religiösen Angelegenheiten zu tun und zweifellos sind diese seiner Mitglieder vom tiefsten religiösen Streben erfüllt, das durchaus unsere Achtung verdient. Aber Verschiedenes an dem Verein muss uns schon im Voraus stutzig machen. Der Verein ist nicht im Vereinsregister eingetragen, ist also nicht rechtsfähig und fassbar, kann nicht klagen und auch nicht verklagt werden. Er hat keinen Vorstand und führt auch keine Mitgliederlisten. Noch merkwürdiger ist, dass er keine Vereinsbeiträge erhebt und doch über ungezählte Millionen verfügt. Zwanglose Vereinigung ohne Gliederung und ohne Vorstand nennen sich die ernsten Bibelforscher und doch sind die Angestellten dem härtesten Zwang und der schärfsten Kontrolle unterworfen. Die geringste Abweichung von der später darzulegenden Lehre der ernsten Bibelforscher und von gewissen Anweisungen wird von einer Zentrale in New York, welche die alljährlich in die Millionen gehenden Beamtengehälter bezahlt, mit sofortiger Entlassung geahndet, wie an einem Beispiel in Genf zu ersehen war. Mit ihren unerschöpflichen, aus einer den Mitgliedern unbekannten Riesenquelle, aus jüdischen Banken in New York fließenden Mitteln, verbreitet die Vereinigung ganze Berge von unentgeltlich zu habenden Flugschriften, Broschüren, Büchern und Traktaten in 30 verschiedenen Sprachen über den Verlag Internationale Wachturm, Bibel- und Traktatgesellschaft New York, Pittsburgh, Brooklyn, London, Barmen, Zürich. Für Vortragszwecke stellt sie massenhaft Sprechmaschinen und Lichtbilder zur Verfügung. Überall in Deutschland veranstaltet sie seit 1918 Tausende und Abertausende von gut besuchten Werbeversammlungen mit freiem Eintritt. Die hoch in die Millionen gehenden Unkosten trägt der angebliche Verein. Unwillkürlich drängt sich dem denkenden Zuhörer und Leser die Frage auf die Lippen, kann denn das alles ein Verein machen, der keinen Vorstand hat und nicht rechtsfähig, also nur ein Schattengebilde und in Wirklichkeit gar nicht vorhanden ist? Wer macht denn da eigentlich die Sache? Etwa die Zentrale in New York? Woher stammen die zum Betriebe des in der ganzen Welt tätigen Riesenunternehmens nötigen ungezählten Millionen? Wer sind die Geldgeber? Was bezwecken sie mit der angeblichen Vereinigung? Sind sie Prediger der Sekte, unter denen zuweilen wahren Galgenvogelgesichter zu erblicken sind? Etwa bezahlte Agenten unbekannter internationaler Finanzgrößen, welche den religiös erscheinenden Namen des Vereins nur als Deckmantel benutzen, um unerkannt von dem Volke und unfassbar vom Gerichte besondere Ziele erreichen zu können? Diese Fragen verstärken und vermehren sich, wenn man sieht, dass ein Teil der millionenweise verteilten und versandten Flugschriften deutsch und hebräisch gedruckt ist und das jüdische Volk in sehr auffälliger Weise über den Schellenkönig lobt und preist, es als das religiöse Volk bezeichnet, das allein die wahre Religion hat und darum von Gott zur Herrschaft über die ganze Welt und damit auch über die Deutschen berufen sei. Recht nachdenklich muss auch der Umstand stimmen, dass alle diese Flugschriften mit dem jüdischen Davidstern, dem jüdischen National- und Siegeszeichen geschmückt sind, der in der Mitte hebräische Worte trägt und den Opfern der jüdischen Sowjetregierung in Russland auf die Stirne gebrannt wurde. Wie kommt es, dass angeblich christliche Schriften das jüdische Geheim- und Siegeszeichen tragen und nicht das christliche Zeichen des Kreuzes? Sind etwa Schriften und Unternehmen jüdischen Ursprungs von jüdischem Gelde bezahlt und für jüdische Zwecke bestimmt? Wir werden sehen.